Hörst du meine Stimme? Hörst du meine Lieder? Frisch gewonnen aus dem Leben, in die Hölle saust du nieder. Sei willkommen, sing mit mir ein Lied. Jeder einzelne Schmerz ist für mich ein Sieg. Ich bin dein Teufel, gehorche mir. Ich bin dein Teufel, deine Seele nehm ich dir. Erschaffen für deinen Gott, um Geschöpfe zu zerstören. Gebraucht mich für sein Werk, kannst du ihn lachen hören? Ich bin ein Diener des Himmels, in Abfall räume ich weg, damit Gott neu erschaffen kann. Ich bin der letzte Dreck. Ich bin dein Teufel, gehorche mir. Ich bin dein Teufel, deine Seele nehm ich dir. Ich bin dein Teufel, deine Seele nehm ich dir.